Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 19, Vers 2 bis 5. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte. Lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Gott segne dieses Wort. Gottes Werke. In diesem Psalm 19, Psalm von David, lernen wir über Gottes Werke. Und die Herrlichkeit Gottes ist hier verkündet, durch das Firmament, also einfach nur, wenn ihr mal guckt, ja, oder wenn ihr mal hört, die Gestirne, ja, die Sterne, Sonne, Mond und das ganze Firmament, die Welt, wie komplex alles ist, die ganzen Sachen, das ist Gottes Werk. Und das lernen wir natürlich im ersten Buch Mose von der Schöpfung, wie Welt, Universum, alles von Gott erschaffen wurden. Und das sind Gottes Werke, das ist seine stille Verkündung. Und bereitet also David das vor, was dann eben unser Herr Jesus Christus dann tut. Er tut es ja gar nicht anders, wenn er dann eben Gottes Willen und vollbringt und dann Gott als, also Gott selber Fleisch wird, also Mensch wird, Jesus, also Gott ist Mensch geworden durch unseren Herrn Jesus Christus und dann am Kreuz für uns stirbt, für unsere Sünden und dann Sünde, Tod, Teufel und alles Böse besiegt und dann wieder aufersteht nach 3 Tagen. Und das ist eben auch Gottes Werk, ja. Und die ganze Schöpfungsgeschichte wird dann wieder nochmal dargestellt im Römerbrief, könnt ihr das lesen, im Neuen Testament auch. Römerbrief, 1. Kapitel, schreibt uns Paulus nochmal, erinnert uns an Gottes Werke, also die stille Verkündung, ja. Aber eben, dass eben unser Jesus Christus dann uns sein Wort gegeben hat. Und wir eben kein Mensch hat eine Ausrede, nicht Gott anzuerkennen oder wahrzunehmen. Und das ist dann im Römerbrief im 1. Kapitel ausgedrückt. Sehr, sehr ähnlich wie hier aus diesem Psalm. Lest mal nach, geht in den Römerbrief 1. Kapitel rein. Und wichtig ist zu verstehen, dass Menschen eben, die eben Gott nicht anerkennen oder nicht zu Christus kommen, darauf kommt es an, ja, zu Christus zu kommen als reuige Sünder. Das ist das Entscheidende. Tun wir das nicht, dann hat das also Konsequenzen und das muss so nicht sein. Lies das mal nach im Römerbrief, 1. Kapitel, was dann passiert, wenn Leute sich selber, also Gott, ausmalen. Und das tut gar nicht Not, denn wir haben ja unseren Jesus Christus, also als Gott im Fleische, also Gott ist Mensch geworden und für uns dann gestorben an unserer Stelle. Das ist nicht so schwierig zu verstehen und das ist die gute Nachricht. Ja, im Englischen das die Gospel. Und die gute Nachricht ist einfach, dass Jesus Christus gekommen ist und für uns gestorben ist an unserer Stelle, für unsere Sünden. Und dass wir eine Einladung haben, persönlich zu ihm zu kommen, wo noch Zeit ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Und als reuige Sünder eine persönliche Beziehung mit ihm einzugehen. Und dass wir dann nicht in ewiger Verdammnis oder ewig verdammt sind, die wir nicht zu Christus kommen. Ja, es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen durch unseren freien Willen. Und ich bete, ich hoffe, dass alle Menschen das wahrnehmen und an Gottes Werken sich orientieren und dann zu Christus kommen. Denn Jesus Christus ist das Wort, ja, Gottes Wort, Gottes Offenbarung sozusagen. Ja. Und das ist die Einladung. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Werke, die du hier vollbracht hast, dein Wort selber, die Bibel, ist also das größte, das wichtigste Werk. Und wir haben eben auch, können beobachten, die Komplexität von Sachen, Ob das nun der Natur ist oder vor allem auch in und durch uns Menschen, wie wir komplex sind und wie du uns geschaffen hast. Und dass du eben auch Mensch geworden bist, also einer von uns sozusagen bist und eben für uns auch gestorben bist, dass wir in und durch dich neues Leben haben. Und das ist unsere Neugeburt sozusagen, wo wir die alte Sündhaftigkeit und das alte, den alten, diesen sündhaften Mann, die sündhafte Frau ablegen und unser neues Leben annehmen, in und durch dich, unseren Jesus Christus, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir beten dies und hoffen, wünschen, dass alle Menschen zu dir kommen, beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.